die Herrschaftsmethode des westlichen Liberalismus oder des Parlamentarismus an sich ist der sogenannte Common Sense, die einheitliche öffentliche Meinung, die ja viel sanfter, aber deshalb auch sehr viel tiefgehender wirkt. Und nun muss jemand die öffentliche Meinung auch bestimmen und muss seine Begrifflichkeiten setzen. Und Woodrow Wilson, von dem wir vorhin schon indirekt hörten, der ja dann 1918 sich in den Krieg gesetzt hat, hat das natürlich nicht getan, um Deutschland zu vernichten oder um Amerika zur Herrschaft zu führen. Er ist in den Krieg eingestiegen, to make the world safe for democracy. Also Menschenrecht, Humanismus, Menschenwürde, Vielfalt, alles das, was heute wiederkommt, Willkommenskultur oder Toleranz oder all diese Begriffstotschläger, die sind gegründet auf der Ideologie des Westens, einer Freiheit, die keine Freiheit im Geist ist, sondern einer Handelsfreiheit, die den Menschen nicht kennt als identitäre Gruppe, sondern als eine Vielzahl atomisierter Individuen, die kaufen, prassen und konsumieren, aber nicht im freien, kulturellen und identitären Schaffen leben. Und wenn dann angesichts dieser Herrschaftsideologie Menschen auf die Straße treten, wie in Dresden, bei denen man auf Anhieb erkennt, die haben andere Paradigmen. Denn wenn die sagen, das Boot ist voll oder wir haben ja jetzt genug Flüchtlinge, dann steckt da ja auch etwas anderes dahinter, nämlich ein identitäres Bewusstsein. Nicht nur, dass die uns auf der Tasche liegen, das ist nur ein Symptom, sondern es steckt dahinter, dass die uns auch dann mit ihrer entsprechenden Gebärfreudigkeit und unserem Alter entgegensetzend, unserer Alterung, hier die Identität völlig aufsprengen und die schon längst sturmreif geschossene Burg dann auch erstürmen. Das ist ja die Angst, die sich indirekt formuliert, die zum Teil dann auch ausgesprochen wurde. Denn sehr schnell kam in Dresden und Leipzig und Düsseldorf dann auch die Sprüche gegen Amerika, gegen die Besatzung, und da haben die ganzen linken Schmierlinge gesagt, ja, seht ihr mal, so konfus sind die, sie bringen auf einmal alles zusammen, schmeißen alles in einen Topf, was nicht zusammengehört. Dabei wussten diese linken Schreibschmierlinge natürlich ganz genau, dass das sehr wohl zusammengehört. Denn eins können sie glauben, die sind zwar böse, aber nicht ganz dumm. Und die wissen natürlich, weil sie Teil des Herrschaftsapparates sind, dass das der gordische Knoten ist, die Fremdherrschaft des Westens, die uns die Begriffe verordnet. Und wenn man da eine Axt anlegt, dann bricht das ganze Gebäude und man hat Angst, dass wie ein Dominostein den anderen allmählich das umkippt. Das ist der Grund, warum man von Anfang an mit dieser Häme, mit dieser beißenden Bösartigkeit versucht hat, Pegida kaputt zu machen und zunächst natürlich auch mit der Begrifflichkeit der böse Menschen und alles, was man da gehört hat, Bund statt Braun und wir bleiben weltoffen. Nur leider hat es in Dresden nicht geklappt. Es kamen 30.000, 40.000 Leute und das trieb dann den Angstschweiß auf die Stirn, und auf der anderen Seite hat es im Westen der Republik auch Nachahmer gegeben. Und natürlich kam dann die ganze Zeremonie, auch eine religiöse, sakrale Zeremonie. Wir beten an die Macht der Toleranz, und weil wir so tolerant sind, schalten wir denen beispielsweise das Licht ab und wir machen irgendwelche symbolischen Aktionen. Das wären früher Fronleichnamsprozessionen gewesen. Also all das ganze Theater wurde da in Gang gesetzt und man hat sich auf höhere Werte berufen. Und ich weiß noch genau, als ich das in Köln dann, ich muss jetzt sagen, ich wollte es eigentlich nicht sagen, die Hetzpfaffen vom Dom, die haben dann auch gesagt, Licht aus, und alle haben geschrien, Hurra. Naja, und Düsseldorf-Köln, Sie kennen das, ist eine Sondergeschichte. Da meinte unser Oberbürgermeister, der heißt Geisel, für die Bürger ist er eine Geißel. Ja, was Köln kann, das können wir schon lange. Und wir sind ja die größere Welt schon, wir schalten dann gleich das ganze Licht ab. Ja, nun hat der Mann aber in seiner gutmenschlichen Courage eins nicht gedacht. Was den Pfaffen zusteht, steht nicht allen anderen zu. denn die sind wenigstens noch eine private Vereinigung, die Staat nicht. Und als ich das hörte, ich war da gerade beim Heilpraktikum und lief Radio, und da hatte ich ein Erlebnis, das Sie vielleicht auch kennen aus anderen Zusammenhängen. Man liest vielleicht mal eine Meldung in der Zeitung, hört etwas im Radio, und dann denkt man eigentlich, ja, da habe ich genau drauf gewartet, da wird mal was ausgesprochen, was ich lange dachte, da wird gemacht, was immer schon gemacht werden muss. Oder der gegenteilige Effekt. Sie hören, das kann jetzt nicht sein. Und als ich das hörte, die ganze Stadt ist sich einig und wir machen einen Aufruf, da ging wie ein Lichtblitz durch mein Gehirn. Ich sag, das kann's nicht sein. Das fand ich so niederträchtig und gemein. Da habe ich gesagt, das kann nicht richtig sein. Dann habe ich aber meinen Glaubensapparat aus und meinen Verstand eingeschaltet, meinen Juristenverstand. Und der sagte mir, es kann auch nicht rechtens sein. Es kann nicht rechtens sein, dass eine staatliche Stelle ihren ganzen Machtapparat einsetzt und da in die Gegend trompetet, nehmt an dieser Versammlung nicht teil, wir machen das Licht aus symbolischen Gründen und rufen auf zum Besuch der Gegendemo. Das kann nicht rechtens sein. Und da haben wir den Herrn Oberbürgermeister Geißel abgemahnt, so nennt sich das im Juristendeutsch. Wir haben also gesagt, ich fordere Sie jetzt auf, das nicht zu tun mit dem Licht. Und im Übrigen stand eine entsprechende Aufforderung auf der Internetseite der Stadt, eine offizielle, ich sage, und ich verlange von Ihnen, die zu entfernen, Frist bis gleich. Es war ja schon Donnerstag, ich sage, bis Freitag 15 Uhr. Die haben mich gar nicht ernst genommen. Aber Hochmut kommt zum Glück immer vor dem Fall. Also ich kann damit leben, als Jurist unterschätzt zu werden, da es eben auch meistens eine Unterschätzung ist. Also Antwort kriegte ich nicht. Da habe ich die verklagt auf Unterlassung. Und dann kriegte ich immer noch keine Antwort, aber es begann im Untergrund etwas zu brodeln, weil irgendwas sickerte dann in der Presse durch. Da haben die wahrscheinlich auch gemerkt, dass es uns ernst ist, dass wir also nicht leeres Stroh dreschen. Und dann habe ich beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einen Antrag gestellt, dem Oberbürgermeister zu untersagen, das Licht an der Kundgebung abzuschalten, also an den städtischen Gebäuden, Funkturm, Rathaus, was man hat, und dass er verpflichtet wird, diese Erklärung vom Netz zu nehmen. Und dann habe ich noch einen Antrag gestellt, dass, falls er sich weigert, da eben Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Ja, und dann wartete ich, und auf einmal Freitagabends, dann kam die Unterlassungsverfügung. Ja, und da ging es aber los. Also da ging es Karneval im Rheinland nichts. Aber das wird noch richtig karnevalesk. Da ging es los. Die Leute haben sich aufgeregt. Die sind geradezu ausgerastet. Und der Oberbürgermeister und den Antrag auf Vollstreckungsmaßnahmen, das ist jetzt ein bisschen juristenspezifisch, man muss da noch so einen Vollstreckungsantrag stellen, der dem Gegner dann Sanktionen androht für den Fall, dass er das nicht macht. Ja, wenn Sie von jemandem 1.000 Euro erklagen und er zahlt nicht, schicken Sie einen Gerichtsvollzieher. Ohne den Gerichtsvollzieher nützt Ihnen das Urteil nichts. Und bei einer Handlung ist das genauso. Können die das ja immer nur selber vornehmen. Ich kann ja nicht das Licht anschalten, wenn es der Oberbürgermeister abschaltet, immer hin und her. Also gibt es da auch Maßnahmen, das hatten die mir nicht zugesprochen, mit der immer wiederkehrenden, im öffentlichen Recht wiederkehrenden Argumentation, es ist ja eine staatliche Stelle, die halten sich schon an Gerichtssprüche. Das ist natürlich Blödsinn. Dann müsste man ja nie klagen, wenn die sich immer an Recht und Gesetz halten würden. Ja, wofür haben wir denn die Verwaltungsgerichte? Weil die eben immer ihr Recht und Gesetz brechen, wo sie es können. Also das war Unsinn. Aber das war dann so eine typische Konzessionsentscheidung des Gerichts. Denn da waren die Kosten zur Hälfte, da hatten die so ein Alibi, wir haben ihnen ja nicht ganz recht gegeben. Das braucht der gutwilligste Richter auf unserer Seite, braucht so einen Rückzugsposten, um dann nicht geköpft zu werden. Die Köpfung kam aber. Erstmal ging es los, der Richter, und ich erzähle Ihnen das jetzt in der Absurdität, die der Vorfall auch dann bekommen hat. Dann hat nämlich der Oberbürgermeister auf stur geschaltet, diese Geißel, und hat dann geschrieben, er sieht das überhaupt nicht ein, und in Dresden und Leipzig hätte doch keiner dran Anstoß genommen. Warum war beleidigt? Warum dürfen wir denn das nicht, was die dürfen? Ja, die durften es ja auch schon nicht. Es hat nur keiner geklagt. Ja, und dann meinte er, und das können Sie nachlesen, können Sie im Internet eingeben, was wir hier machen, ist unsere Kanne Bier. Ist unsere Kanne Bier. Da habe ich dann den Antrag gestellt ans Gericht, aber da gibt es bestimmte Vorschriften, jetzt stelle ich nochmal den Antrag auf Vollstreckungsmaßnahmen, denn der Bürgermeister hat gerade bewiesen, dass er sich an den Gerichtsspruch nicht hält, den er im Übrigen für eine Kanne Bier hält und nicht für ein Urteil eines deutschen Gerichtes. Und dann kam eine neue Erklärung und die war doppelt so lang. Die war doppelt so lang. Hat er also das Gericht verhöhnt. Und dann hat der Mann wahrscheinlich irgendwas unterschätzt, denn am Sonntag darauf, das war ja von Freitag, Montag sollte das sein und war auch noch keine Beschwerde eingelegt, da merkte ich schon, jetzt läuft doch irgendwas nicht ganz richtig. Denn normal hätten die sofort Beschwerde einlegen müssen. Man hat ja auch eine gewisse zeitliche Perspektive, die einzuhalten ist. Es kommt der Montag näher. Da wurde in meinen Augen schon telefoniert, bis hin zu Hannelore Kraft und anderen Gestalten. Und dann stand auf einmal in der Bild am Sonntag, und das war meines Erachtens, hatte er auch viele vergiftete Freunde, auf Anruf, Anfrage der Bild-Zeitung hat der Oberbürgermeister dann doch gesagt, dass er den Richterspruch befolgen wird und die Erklärung abgeschaltet. Da habe ich natürlich wieder gleich ganz genüsslich diesen Elfmeter verwertet und ans Gericht geschrieben, ja, ich bekräftige jetzt nochmal meinen Vollstreckungsantrag, beantrage dem Mann 10.000 Euro Strafe aufzuerlegen, denn er hat gerade gesehen, dass er zwar nicht die deutschen Gerichte, aber die Bild-Zeitung als Instanz anerkennt. Das muss man da immer machen, da Streit in die Reihen der Gegner. Und das hat jetzt auch funktioniert, insofern als irgendwann, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als irgendwann der Vorsitzende der Kammer, gleichzeitig Präsident des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, öffentlich erklärt hat, vielleicht können Sie das lesen, Gericht, Doppelpunkt, Geisel gefährdet Rechtsfrieden. Meine Damen und Herren, also ein solches Stalingrad haben wir dem Feind noch nicht bereitet. Wenn ein Vorsitzender und Präsident eines Gerichts öffentlich via Presse erklärt, der Oberbürgermeister gefährdet den Rechtsfrieden. Wenn wir das hier machen würden, einer von uns oder die Gesellschaft so erklären würde, hätten wir alle im § 130er Ermittlungsverfahren, dann könnte ich viele Vollmachten verteilen. Der Gerichtspräsident darf das, gefährdet den Rechtsfrieden. Gleichzeitig sagt aber der Oberbürgermeister, was wir hier machen, ist unsere Kanne Bier. Ja, ist unsere Kanne Bier. Ich führe gerade einen Prozess, wo ein Anklagepunkt heißt, man hätten sich junge Männer zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen und unter anderem verhöhnen sie die Justiz, die ein Tollhaus wäre. Aber eine Kanne Bier hat man da noch nicht draus gemacht. Also das war nicht zu glauben. Aber es ist eben alles zu toppen. Denn dann hat der, das lese ich Ihnen jetzt vor, dann hat der Oberbürgermeister doch noch Beschwerde eingelegt um 15 Uhr am Freitag, um Montag. 14 Uhr oder 12 Uhr. Warum so spät? Da sieht man auch wieder die Durchtriebenheit dieser Leute. Er hätte es ja eigentlich am Freitag, Samstag schon machen müssen, wenn er Interesse gehabt hätte an der Rechtsprechung. Der hat natürlich gedacht, mit Münster, und da zu Münster, ich kann auch Sprüche, einer lautet, der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht, nur an zwei Orten blieb es finster, Paderborn und Münster. Und für die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist Münster wirklich eine Jauchegrube schlechthin. Ja, das ist ganz schlimm. Da braucht man nicht hinzugehen. Und wenn er aber frühzeitig gegangen wäre, hätten wir noch nach Karlsruhe gehen können. Ja, und so überlegen die. Dann gehen die eben spät nach Münster. Da mit Münster haben die, also die ganz dicke, da wissen sie genau, in Münster können sie nicht verlieren. Also wenn das ganz spät kommt, können wir nicht nach Karlsruhe gehen. Und so war das auch, ja. Das kam dann um 18.30 Uhr, um 19 Uhr war die Versammlung, wo das Licht dann aus war. Da können sie nicht mehr nach Karlsruhe gehen. Ja, so abgezockt sind die. Rechtsstaat, Artikel 20 Grundgesetz. Man macht das genau taktisch so, dass alles kaputt ist. Und dann kam der Beschluss aus Münster. Nun muss ich Ihnen Folgendes sagen. Rechtlich war das halt so, wir haben einen Anspruch geltend gemacht. Also wir waren die Kläger. Wir haben einen Anspruch geltend gemacht. Und es gibt oft im Recht die blöde Konstellation, dass man nicht entscheiden kann, wie es jetzt ist, aus Beweismängeln oder wie auch immer. Im Strafrecht nennt sich das dann im Zweifel für den Angeklagten. Er wird also dann freigesprochen. Der staatliche Strafanspruch ist dann nicht gegeben. Im Zivilrecht gibt es ein sogenanntes Non-Liquet. Also wenn der eine das nicht beweisen kann, der Kläger, der beklagt aber auch nicht, dann hat der Kläger eben nichts. Und so war das jetzt hier. Und da schreiben die Münster, ja, nicht Amtsgericht Pumpelmuckel. Der Senat kann in der Kürze der ihm für die Beschwerdeentscheidung zur Verfügung stehenden Zeit nicht feststellen, dass die Antragstellerin im Hauptsacheverfahren mit überliegender Wahrscheinlichkeit obsiegt. Der Fall wirft insbesondere die schwierige Frage nach der Geltung und Reichweite des für amtsweiter geltenden Neutralitätsgebots in politischen Auseinandersetzungen außerhalb von Wahlkampfzeiten und ohne Beteiligung politischer Parteien auf. Zulässigkeit und so weiter und so weiter. Bei dieser Sachlage sieht der Senat keine Veranlassung zum Erlass der begehrten einstweiligen Regelung. Also noch einmal, der Fall, der kann in der Kürze der Zeit nicht entscheiden und dann der Fall wirft insbesondere die schwierige Frage nach und so weiter auf. Und dann steht noch, Zulässigkeit und Grenzen von staatlichen Aufrufen an die Bevölkerung sind jedoch bislang in der verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung nicht hinreichend geklärt. Das heißt, ein Senat eines Oberverwaltungsgerichts sagt uns, der Fall ist für uns zu schwierig, um ihn entscheiden zu können, weil wir ihn eben nicht entscheiden können, lassen wir es offen. Und weil die Rechtsfrage offen ist, können wir bedauerlicherweise nicht feststellen, dass die Klägerin einen Unterlassungsanspruch hat und damit hat sie nicht. Ja, dann hat der Gegner das bejubelt, der Oberbürgermeister hat sich durchgesetzt. Nein, es ist völlig offen, es hat sich gar keiner durchgesetzt. Und das hat dann auch eine immerhin nicht deutsche Stimme oder GfP-Report, sondern Legal Tribune Online hat dann einen Artikel verfasst, der lautet, das OVG, das sich nicht traut und spricht im weiteren Verlauf von Rechtsschutzverweigerung durch das Oberverwaltungsgericht. Und ich meine, eigentlich müsste diesen Leuten das richtig peinlich sein. Ja? Also ich gehe doch als Anwalt nicht hin und sage, ist zwar mein Fachgebiet, ich bin ja Fachanwalt für Verwaltungsrecht, aber gehen Sie mal zum Kollegen, ist mir zu schwer. Ja, also hier, das ist doch Wahnsinn. Die Richter machen das, dass denen das nicht peinlich ist, liegt ja nur daran, weil peinlich kann nur jemand etwas sein, der Ehre im Leib hat. Und das weiß ich nicht. Ja, aber dann setzte sich das ja fort. Weil der staatliche Machtgriff ist nicht nur damit zu Ende, dass man das Licht an und ausmacht. Die können dann ja auch noch Versammlungsverbote erlassen, die natürlich nicht Versammlungsverbot heißen, sondern Auflagen. Da heißt es dann, ja, wir haben die Sammlung angemeldet für Tag A an Platz B und zur Zeit C. Und die Auflage sagt, alles in Ordnung, ihr könnt das genauso machen, wie ihr wollt, nur statt an der Stadt A, bitte am Dorf D und nicht zur Uhrzeit B, sondern zur Uhrzeit G und Weg J statt E. Ja, also das nennt sich dann Auflage, um das Versammlungsverbot zu umgehen, dieses böse Wort. Das war also bei uns so, dass wir dann ganz irgendwo im Kreis laufen sollten, wo einen keiner sieht. Wir hatten dann einen Alternativweg vorgeschlagen. Dann kam eben die Auflage. Dann haben wir gesagt, da klagen wir eben wieder. Dann haben wir wieder Recht bekommen. Und dann ging das los. Ja, dann ging es wirklich los. Und das lag aber wirklich auch daran, und das macht der Feind zum Glück manchmal falsch, dass er dem Gericht so auf die Füße getreten hat. Es setzte nämlich einen Mechanismus ein, da konnten wir machen, was wir wollten, da konnten wir nicht verlieren. Dann stand beispielsweise in der Zeitung, dieser Gerichtspräsident wäre ja auch dafür bekannt, dass er nur nationalkonservative, insbesondere christlich-konservative Richter bei sich Karriere machen ließe und hätte ja damals schon ein Kunstwerk, was wie ein Kreuz aussieht, da angebracht. Bla bla, in der Taz, in allen möglichen überregionalen Zeitungen, so weit, so hoch wurde das gegessen. Kann ich sagen, ich habe schon viel meine Vorstellung, wie man in deutschen Gerichten Karriere macht, aber dass man christlich-national-konservativ dazu sein muss, das war mir bis dahin nicht so bekannt. Also gut, die Taz meinte, das müsse so sein. Und dann kam, man versucht das ja dann immer etwas abzubremsen, unsere Mandanten auf die Idee, die nächste Kundgebung von selber im Weg zu verändern, an einer Moschee vorbei. Das fand ich dann nicht so geschickt. Denn man kann noch so auf Boden des Rechtes stehen, wenn das aber geht, Ausländer gegen Rechte. Ja, und dann haben wir das auch gewonnen. Und da war aber Polen offen. Da war Polen offen und der wirkliche Feind war dann das Verwaltungsgericht Düsseldorf und da haben die alle Register gezogen. Und um Ihnen das mal plastisch zu machen, wie sie das wirklich im Kern getroffen hat und welche Atomwaffen sie da auch, sie haben dann zur Atomwaffe gegriffen, ja. Das Letzte, was sie hatten, macht das ungern, aber jetzt muss ich doch zum Thema Nummer 1 kommen, ja. Dann kam eben der Zentralrat der Juden, ja. Ich kann nichts dafür, er auch nicht, ja. Das muss ich Ihnen dazu sagen. Ich glaube schon, dass die Juden sich da ziemlich belästigt gefühlt haben. Da ging sie ja gar nichts an und die mischen sich zwar in viel ein und fast überall, aber auch nur fast. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Fällt ihnen schwer, aber. Und dann war da ein Interview von einem Mann, den ich noch gar nicht kannte. Das, also Nordrhein-Westfalen einen eigenen Zentralrat, einen Geschäftsführer hat und der äußerte sich dann wie folgt. Überschrift: Ich bin mehr als entsetzt über das Verwaltungsgericht. Also die haben sich an Recht und Gesetz gehalten und das hat dann für Aufschrei gesorgt. Die rechtsradikale Dugida durfte am Montag an der Moschee vorbeilaufen. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung? Jonen, ich bin mehr als entsetzt. Die Polizei hatte die nötige Sensibilität entwickelt und die Route über diese Straße untersagt und das Verwaltungsgesetz setzt sich darüber hinweg. Meine Damen und Herren, das ist Verfassungsfeindlichkeit im Endstadium. Ja, wir haben Gewaltenteilung. Wir haben die Kontrolle der Exekutive durch die Judikative, also der ausführenden Gewalt, der Behörden, der Polizei durch die Gerichte. Das hat Verfassungsrang. Artikel 20 Grundgesetz. Rechtsstaatsprinzip, Gewaltenteilung. Und da sagt er, die Polizei hatte die Sensibilität und das Gericht erdreistet sich darüber hinwegzusetzen. Also da würde sich jeder freuen, wenn er sowas in einer Veröffentlichung der NPD findet, das würde sofort zu einem eigenständigen Verbotsverfahren führen. Aber es wird noch besser. Ich sage ja, Karnevalshochburg. Ich muss das mit Humor sehen. Also in dem Fall haben wir Köln getoppt, das kann ich Ihnen sagen. Ich finde das im Übrigen unfassbar mit Blick auf die Geschichte der Straße. Wie meinen Sie das? In der NS-Zeit lebten an der Adlerstraße viele Juden. Daran erinnern die Stolpersteine, die dort verlegt sind. Auch das wusste das Gericht. Was haben denn die Stolpersteine mit einem Antrag nach dem Verwaltungsgericht zu tun? Durch diese Demonstration einer Gruppe, die nach Erkenntnissen des Staatsschutzes ganz klar rechtsradikal ist, tritt man das Andenken der Opfer des Nationalsozialismus buchstäblich mit Füßen und verhöhnt sie. Der Karnevalszug geht weiter. Das Gericht berief sich auf den hohen Wert des Versammlungsrechts. Jetzt kommt der Prinz. Ja, aber trotzdem müssen in die Entscheidung auch menschliche Aspekte einfließen. Die Richter haben einen Ermessensspielraum und es ist unfassbar, wenn sie sich wieder hinter Paragraphen verstecken. Ich sage bewusst wieder, denn auch zur NS-Zeit zog braunes Gesocks über die Adlerstraße und hat damals die jüdischen Menschen aus ihren Wohnungen gezerrt, verprügelt und vertrieben. Ja, das ist leider. Karneval war dann kurz danach. Aber ich habe mal an anderer Stelle geschrieben, man kann Dinge wirklich nur im Zynismus ertragen. Und was man beispielsweise schon mal nicht machen, mehr, auch das haben sie mir genommen, sie ja früher ganz gerne gemacht haben, man kann da eigentlich keine Satiren mehr schreiben, die sind ja viel schlimmer. Das ist ja unfassbar. Aber hier, und jetzt bin ich mit dem Kreis doch am Ende. Haben Sie vielleicht unter meinen spöttischen Bemerkungen auch wieder herausgehört, was ich am Anfang sagte? Diese Begrifflichkeiten der Herrschaft. Menschenwürde, Humanität, Toleranz, Respekt, der ganze Sermon, der kam hier wieder. Gesetze ja, aber nicht, wenn es gegen die Menschlichkeit geht. Gesetze, Versammlungsfreiheit, gut und schön, aber nicht, wenn es zur Intoleranz genutzt wird. Gesetze ja, aber trotzdem Bund statt Braun. Und ich bin selber angesprochen worden in der Stadt, war von einem Bekannten, den ich lange nicht gesehen habe. Ich sage, hallo Kalle, lange nicht gesehen. Ja, das muss auch nicht mehr sein. Ich habe ja gehört, du hast die Dugida vertreten. Das wurde natürlich auch schön genüsslich breitgetreten. Ich wurde da auch wieder zum Feindbild erhoben, hatte ständig Besuch von der Antifa mit Plakaten aller möglichen, Kopfjägeraufkleber und so. Ja, ich sag, und? Ich wusste, was der meint. Ich habe meinen Ruf wahrgenommen und ich sage, das sind meine Mandanten, ich bin nicht deren Sprachrohr, aber ich setze deren gesetzliche Rechte eben durch, das ist mein Beruf. Und dann sagt sein Nachbarn, aber es gibt auch Grenzen, es gibt auch moralische Grenzen. Und daran zeigt sich eben nicht nur dieser ganze Herrschaftsapparat, sondern auch dessen Verlogenheit. Dieses ganze Gespräche mit Demokratismus und so weiter, das endet vor den Toren, ich muss es so sagen, der Ostküste. Warum? Also jetzt nicht Thema Nummer eins, sondern der amerikanischen Herrscher, deren Statthalter in Berlin sind. Warum? Weil sie Statthalter sind, nur Statthalter, haben sie ja deren Begrifflichkeit verinnerlicht. Und wenn diese Dame, deren Namen sich mit Ferkel reimt, wenn die... Wenn die eins gelernt hat, ist es ja nicht die Interessen ihrer jeweiligen Völker zu vertreten, sondern die Interessen der jeweiligen Machtapparate. Nur deshalb kann man sich ja so von Rot jetzt nach der Westerweiterung der DDR hier auf unsere Verhältnisse umstellen. Ja, das war ein Plagiat, das habe ich von einem anderen Redner abgekupfert, aber ich fand es so schön, das war jetzt nicht von mir. Aber man kann sich nur so schnell dann umwenden, wenn man gelernt hat, Apparatschik zu sein. Wenn man aber Apparatschik ist und also formal herrscht, nachdem richtet man sich nach dem, von dem man weiß, dass es der eigentliche Herr als Maßstab setzt. Also haben wir hier schon mal eine Führung. Gaukler lässt sich grüßen mit seinen ganzen Äußerungen. Die reden nicht das, was das Volk vielleicht will, sondern was sie wissen, was der Herr und Gebieter will. Und so setzt sich das natürlich nach unten fort. Und eben sagte ich ja, durch diese westliche Denkweise haben wir hier eine Herrschaft des Common Sense. Und zwar nach deren Maßstäben. Und deshalb muss jeder kleinere und Unterherrscher und Stellvertreter sich in diesen Common Sense einordnen. Und das endet dann, wenn irgendein ein Halunke in der Bierhalle mir sagt, es gibt aber Grenzen der Moral, die über die Gesetze gebieten. Und deshalb, meine Damen und Herren, habe ich auch seinerzeit vorgeschlagen, dieses Thema hier zu dem Generalthema mit der amerikanischen Herrschaft zu bringen. Denn um es nochmal zu sagen, es steht ja nicht der Cowboy mit seinem Lasso und seiner Peitsche vor der Tür und zwingt uns körperlich irgendwelche Handlungen vorzunehmen. Das macht er auch nicht im Kanzleramt. Da lässt er dann ab und zu mal durchsickern. Das haben wir ja auch nicht entdeckt. Das lassen die Amis da selber durchsickern, dass sie uns so rundherum überwachen. Unser BND wäre ja gar nicht in der Lage, das überhaupt mitzukriegen. Also weil deshalb lassen die es durchsickern, um uns zu zeigen, dass sie die Zügel anziehen könnten. Aber das sind eben auch geistige Zügel, geistige Disziplinierungsmittel. Und dann kommt eben so eine Rechtsprechung unten an. Ja, das ist das Destillat. Und das wäre eben alles anders. Wenn wir ein freier Staat wären, der wir aber nicht sind, dann würde man sagen, gut, Pegida vertritt jetzt nicht, was wir wollen, aber herrschaftsfreier Diskurs. Ja, wie oft habe ich dieses Schlagwort gehört? Habe ich früher dann dran geglaubt, bis auch mir klar wurde, das ist auch nur ein Trick der Linken, die das für uns nicht gelten lassen wollen. Herrschaftsfreier Diskurs, um einzusehen, dass die Recht haben. Ja, das, wie Herr Flöter eben auch sagte, Freiheit ja, solange sie denen die Scharia nicht gefährdet. Jeder hat das Recht, die Meinung der Regierung in eigenen Worten so oft er will und zu jeder Tageszeit zu wiederholen. Das ist die Freiheit, die wir haben. Aber im Grundgesetz steht es eben anders. Und ob das jetzt ein Regiefehler ist, das weiß ich nicht, weil vielleicht damals bei den Verfassungsvätern doch noch einige waren, die es ehrlich gemeint haben. Aber die Taufpaten unseres Staates, die haben es natürlich nicht ehrlich gemeint. Die haben das als demokratische Fassade vorgegaukelt, ganz im Sinne Lenins. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen die Fäden in der Hand halten, weil ja die Demokratie heute auch so ein Herrschaftsschlagwort ist. Bei Bismarck war das genau umgekehrt. Da hieß es, gegen Demokraten helfen nur Granaten. War das ein Schimpfwort? Heute ist aber alles demokratisch. Die demokratischen Parteien, zu denen beispielsweise die SED-Stasi-Partei-Nachfolge gehört und die NPD und die AfD nicht. Ja, das ist eben auch nur so eine begriffliche Herrschaft. Und das endet dann eben hier unten. Meine Zeit endet jetzt auch. Vielleicht noch nicht ganz, aber wenn Fragen sind, wäre ich da auch für offen. Aber im Prinzip ist alles jetzt mitgeteilt. Nur vielleicht noch eins, wir führen den Kampf ja weiter. Und da sehen Sie auch, wie perfide das ist. Denn da ja das Oberverwaltungsgericht sagt, es ist uns zu schwer für ein Eilverfahren, da müsst ihr bitte ins sogenannte Hauptsacheverfahren eintreten. Also wenn eine Sache so eilig ist, ein Verwaltungsgericht braucht 3, 4, 6, 8 Monate für eine Entscheidung. Was macht man, wenn aber ein Ereignis in 2 Wochen betroffen ist? Gibt es das Eilverfahren. Jetzt sagt aber Münster, es ist uns zu schwer. Ihr könnt ja dann ins sogenannte Hauptsacheverfahren gehen. Was macht man aber, wenn der Termin vorbei ist? Dann gibt es eine sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage. Die ist aber an bestimmten Voraussetzungen gebunden. Zum Beispiel, dass es um Grundrechtsfragen geht. Und jetzt der erste Schriftsatz, den ich vom Verwaltungsgericht bekommen hatte, nachdem die schon überall telefoniert hatten. Aber dann einen Satz, nehmen Sie doch bitte insbesondere zur Zulässigkeit der Klagestellung. Da gingen bei mir schon die Alarmglocken an. Also ich sehe jetzt, dass die sagen, Klage ist nicht zulässig, weil hier Fortsetzungsfeststellungsklage, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Wir können leider nicht entscheiden. Das hatten wir ja aus Münster auch schon. Und dann ist für die Machthaber wieder alles in Butter und dann sagen, ja, tut uns leid, es geht eben nicht anders. Aber das wissen wir noch nicht. Es nennt sich ja Rechtskampf und der will erstmal geführt sein. Wer kämpft, kann auch verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und ich kann Ihnen eins sagen, die GfP, und da danke ich nochmal ausdrücklich für, unterstützt auch hier die Gerichtskostenfrage. Das ist ja auch immer sowas. Wir kämpfen also, wir geben den Kampf nicht auf. Wir kämpfen weiter. Und der letzte Satz in meinem Roman, der lautet, auf den appelliere ich, und der lautet, am Ende werden wir siegen. Danke.